Stattdessen reihen wir mehr oder weniger erfolgreiche Episoden in einer seriellen Monogamie hintereinander und die innere Erzählerin und das Narrative selbst tun alles, um daraus eine kohärente, selbstbestimmte Erfahrung von Intimität und Romantik zu konstruieren. Sprich, wir leiden kollektiv an der Liebe und belügen uns selbst und unsere Partnerinnen, um uns nicht eingestehen zu müssen, dass wir vielleicht auch hier einem Märchen für Erwachsene auf den Leim gehen. Wir erzählen uns schon so lange eine Geschichte vom einzig wahren Weg zum Liebesglück, dass wir sie nicht nur fest glauben, sondern sogar ihre offensichtlichsten Abgründe verdrängen. Und nach wie vor leiden Frauen am meisten darunter. Durch häusliche Gewalt, aber auch durch all die narrativen Verbrämungen eines monogamen Dominanzanspruchs der Männer. Wenn viele aufgeklärte Menschen in westlichen Demokratien glauben, der Mann müsse qua biologischer Programmierung sich die Hörner abstoßen oder sogar seinen Samen möglichst breit verteilen, die Frau hingegen habe ihre Eizelle und den Zugang dazu zu bewachen und zu beschränken, um sich nur dem einen Richtigen auszuliefern und ihm für immer treu zu bleiben, so sind das Überreste eines alten sexuellen Narrativs, das uns bis heute die biologischen Realitäten vernebelt. Frauen sind mindestens so polygam und sexuell energetisch veranlagt wie Männer. Man hat nur jahrtausendelang versucht, es ihnen mit aller Macht und Brutalität auszutreiben. All die misogynen Geschichten von Sirenen, Hexen und Dirnen wirken fort. Die Vorstellung von der Frau als hinterhältigem Wesen mit versteckten Motiven und dem Mann als triebgesteuerter Marionette zieht sich weithin durch Märchen, Mythen, Popkultur und Journalismus. Nur ein Beispiel. Es waren einmal ein Prinz und eine Prinzessin in England. So beginnt die Geschichte von Meghan, Harry und ihrer Vertreibung aus dem Buckingham-Paradies. Man hätte viele andere journalistische Masterplots wählen können, um die Geschichte von Meghan Markle und Prinz Harry einzuordnen, beispielsweise als Aufstand der neuen Generation gegen eine über 1000 Jahre alte Institution. Mit einem britischen Romeo und einer amerikanischen Julia, die gegen Adelsstrukturen aufbegehren und am Ende die Rollen begraben, die ihnen in monarchistischer Tradition auferlegt wurden. Oder man hätte sie als die emanzipatorische Heldenreise eines Prinzen erzählen können, der zum unabhängigen Mann wurde und einer unabhängigen Frau, die zur Prinzessin wurde, um dann, Plot-Twist, wieder zur unabhängigen Frau zu werden.